Ihr habt mich ausgenutzt, jeder hat an mir gesaugt. Du kleiner Newcomer, denn ich hab dir blind vertraut. Ich hab dich groß gemacht, ich krieg dich wieder klein. Auch wenn du jammern zu mir rennst, ich werd dir nie verzeihen. Und Kollege, komm, erinner dich dran. Vor ein paar Jahren hat mein Gesicht in deinem Zimmer gehangen. Du warst damals noch ein Frischling, Themen, die vom Tisch sind. Ja, ich bin mein größter Rücken, einfach weil ich bin. Du bist ein Mischling, mit Frank White, hab Sonny Black. Du machst auf Kenneck, doch versteckst dich auf dem Sonnendeck. Ich musste Produzenten zeigen, wie man Beats baut. Musste sie bezahlen, dass sie sagen, dass Flair Beats klaut. Denn wenn du Geld machst, kommen die Ratten aus dem Rattenloch. Du Wasserkopf, fix kein Meter mit dem Plattenbus. Wir können uns gerne treffen und ich erklär dir Leben. Doch sie trauen sich nicht mit Flair zu reden. Ich will keine Credits, doch hab den Trend gesettet. Sag mir, wo ihr wärt, wenn ihr keinen wie mich hättet. Vor mir gab es nichts, ihr hattet nichts außer Reime. Nichts außer Flows und eure schwule Art und Weise. Ich will keine Credits, doch hab den Trend gesettet. Sag mir, wo ihr wärt, wenn ihr keinen wie mich hättet. Vor mir gab es nichts, ihr hattet nichts außer Reime. Nichts außer Flows und eure schwule Art und Weise. Spaß beiseite, ihr habt keine Ideen. Alles, was ihr heute macht, das war meine Idee. Yeah, jetzt kommt Frank an, fängt wieder an zu stänkern. Denn du Fotze warst nur schneller beim Patentamt. Und sie fragen mich, wie war dieser Ennis drauf? Universal Deal, plötzlich war sein Handy aus. Doch auch ohne dich hab ich das Land gefickt. So ne Rapper wie du hab plötzlich Angst gekriegt. Ich war im Psycho, denn ich wusste, dass mich alle hassen. Ich sagte Spectre, yo, so musst du das Cover machen. Ich holte Cat ins Boot und fickte fettes Brot. Speicher fickte Agro, deutscher Rap ist tot. Es wurde scharf geschossen, es hat mich hart getroffen. Ich bin ein Einzelgänger, wir sind keine Artgenossen. Ohne mich seid ihr Rapper, die nur Reime haben. Doch wenn der Beat nicht mehr läuft, ist für euch Feierabend. Ich will keine Credits, doch hab den Trend gesettet. Sag mir, wo ihr wärt, wenn ihr keinen wie mich hättet. Vor mir gab es nichts, ihr hattet nichts außer Reime. Nichts außer Flows und eure schwule Art und Weise. Ich will keine Credits, doch hab den Trend gesettet. Sag mir, wo ihr wärt, wenn ihr keinen wie mich hättet. Vor mir gab es nichts, ihr hattet nichts außer Reime. Nichts außer Flows und eure schwule Art und Weise.